Hey, Kurt, warte, wir sind da. Da? Ich sehe nur Feld. Ich möchte gerne hier stehen bleiben. Ich habe gezählt. 9 Mal hast du gesagt, wir sind da. Immer hast du dich geirrt. Ich irre mich nicht. An dieser Stelle ist war... Ist doch nur ein Maisfeld. Aber früher. Früher. Das ist erst 35 Jahre her. Erst 35 Jahre? Vor 35 Jahren war hier mein Äckerchen. Der Bauer Mette hat mir ein Stück von seinem Feld abgegeben. Verstehst du das? Hey, glotz nicht in die Luft. Ich schau nur einer Lerche zu. Ein Stoffel, wie du es immer sein wirst. Eine flüchtige Bekanntschaft aus dem einzigen Hotel im Dorf. Ich hätte wissen müssen, dass du kein Interesse an meiner Kindheit hast und lieber in die Luft glotzt. Du hast also Salat und Möhren angepflanzt. Quatsch. Ich doch nicht. Meine Oma oder mein Opa. Manchmal auch beide zusammen. Ich bin rumgerannt, habe Löwenzahn gepustet oder mit Matsche gematscht. Eigentlich eine schöne Gegend. Zum Ausruhen ganz toll. Weißt du, ich habe mich ganz fix entschlossen. Ich war fast schon am Hotel vorbei. Ich denke, ich bleibe 3 Tage hier. Manchmal musste ich. Sagt meine Oma zu mir, setz dich unter die Nussbäume. Und wo sind die? Hier, komm her. Ja, komm. Halt, du rennst ja direkt in die Äste rein. Günther, du spinnst. Du kannst sie nicht sehen, weil du sie nie gesehen hast. Lass uns weitergehen. Das ist doch langweilig, das Ganze. Ich habe Kaffee und Brot und Wurst dabei. Ein Bier nicht? Setz dich doch. Und wohin? Ins Gras. Ins grüne, trockene Gras. Na los. Magst du einen Kaffee? Ist aber nur lauwarm. Weil es vor 35 Jahren auch keinen heißen Kaffee gab. Ach komm, lass uns ins Hotel gehen. Ich habe Lust auf ein kühles Glas Bier. Ein Brot mit Wurst. Ein Hasenbrot. Du werd nicht kindisch. Na gut. Ich sitze. Hoffentlich beißt mich keine Ameise. Nun isst doch. Als Vertreter von Badezimmergarnituren, da bist du ja von daheim ziemlich unabhängig. Meine Masche ist die. Ich bitte einen Kollegen, bei mir anzurufen und dann plaudere ich ins Telefon. Es wäre schon ein Mist, wieder ein paar Tage von zu Hause fort. Aber was tut man nicht alles für die Firma? Deine Frau ist eine Nervensäge? Vermutlich ist sie froh, dass ich so oft weg bin. Kaffee? Danke. Wenn man 20 Jahre zusammenlebt. Ach, hör auf. Zusammenhockt. Sei still. Und die Kinder aus dem Haus sind. Halt doch deinen Mund. Ja, wie sprichst du denn mit mir? Schließlich kennen wir uns erst ein paar Tage, noch keine 100 Stunden. Ich werde dich jetzt allein im Gras und bei den Lerchen sitzen lassen. Ich könnte kein Vertreter sein. Mir fehlt die Lust, in fremden Betten zu schlafen. Ohne Lust klappt nichts. Und Lust aufbringen, Badezimmergarnituren zu verkaufen, unausgeschlafen, mit dicken Augen, womöglich mit einem Kollegen beim Frühstück. Mir reicht's, Angestellter im Straßenverkehrsamt zu sein. Außerdem bin ich noch nie verheiratet gewesen. Kann ich noch ein Brot? Das macht die gute Luft. Natürlich war die Luft früher besser. Der Wald, die Wiesen, das Korn. Der Wind hat es gemischt. Gestern hast du mir erzählt, dass du geschieden bist. Und seit 4 Jahren keine Arbeit. Was ist die Wahrheit? Eine unzufriedene, kaputte Frau. Sie hat ja zuletzt nicht mehr gekocht. Und die Wohnung, die verkam. Zum Ende musste ich selber kochen, selber meine Wäsche waschen. Das ist keine Ehe mehr. Kalter Kaffee schmeckt scheußlich. Es war alles in einem Körbchen. Kaffee, ein großer Laib Brot, Butter, Wurst, Messer, Tassen und ein Tuch. Über dem Ganzen ein blaues Tuch mit weißen Punkten. Also, marschieren wir weiter? Wie kannst du sagen, ich wäre seit 4 Jahren arbeitslos? Dann habe ich ebenso besoffen, wie ich war, gelogen. Ich wollte dich belügen, weil es mir Spaß macht, zu lügen. Warum sollte ich keine Arbeit haben? Denkst du, ich hätte mich hängen lassen? Ein Scheiß, denke ich. Das interessiert mich nicht. Morgen fahre ich weiter. Jedenfalls, es freut mich für dich. Deine Masche deiner Frau zu entkommen, Glückwunsch. Ich denke, wir machen einen Spaziergang. Stattdessen... Eine Reise in die Kindheit geht nicht alleine. Soll ich mit mir selber reden? Wem berichten von Äckerchen und Oma und Opa? Für was habe ich denn einen Mund? Und du Ohren? Es ist die Neugier, lieber Kurt. Die Neugier auf Leben. Es muss brennen vor Neugier. War meine Oma, wie sie da Salat pflanzte, nicht etwas Wunderbares? Hey Kurt, hörst du mir überhaupt zu? Du bist ein Träumer und ich will jetzt gehen. Wieso denn? Weil du nachwimmerst, was weggeflutscht, was rasiert, hinweggefegt ist. Hier, Kaffee, kalten Kaffee trinkst, mit Hasenbrot. Ein Witz ist das. Und ich, dein Ohr, dein Stichwortgeber. Mensch, steh auf und geh mit mir ins Dorf. Stell dich wie ein Mann an die Theke und hau auf die Platte. Sag zwei Bier, zwei Korn. Lass einen Witz los, brülle wie ein Ochse vor Lachen. Lach dich krumm wie eine Eiche, saufe wie ein Loch. Paffe deine Zigaretten wie ein Schlot. Du bist schwierig und undankbar. Ich möchte, dass du verschwindest sofort. Los, hau ab. Fass mich ja nicht an. Ein Faustschlag ins Gesicht, in den Magen. Beruhige dich. Günther, du sollst dich beruhigen. Ich schmeiße dich da in den Graben und dann heulst du. Hörst du jetzt auf? Ein Tritt an Schienbein, Steinwurf an den Kopf. Sei endlich still. Es ist gut. Lass mich los. Das ist aus deiner Hosentasche gerutscht. Mein Schnitzmesser. Schneid den Ast dort ab. Es ist kein Nussbaum. Aber warum nicht ein Stock aus Birke? Fang an. Schneid den Ast ab. Meinetwegen. Scheiße! Ich habe mich geschnitten. Hier hast du deinen Ast. Und mein Messer? Da. Hast du ein Taschentuch? Ein schöner Schnitt. Ein Taschentuch? Irgendetwas zum Verbinden? Hör doch. Die Lerche. Schau, wie sie hochsteigt. Kurt, wir sind doch Freunde, haben Brüderschaft getrunken. Ob ich mir eine Ader durchgeschnitten habe? Wie eine Sau siehst du aus. So voller Blut. Wie am Schlachttag früher bei meinen Großeltern. Und am Abend? Das war ein Schmatzen und Erzählen. Wurst und Fleisch haben sie mir vorgesetzt und danach Kuchen. Dann habe ich einen halben Liter Milch getrunken und alles wieder ausgekotzt. Ich zieh mein Hemd aus. Damit stille ich die Blutung. Du musst dich hinlegen. Beine hoch. Ich verbinde dich. Los, leg dich hin. Willst du ohnmächtig werden? So, fertig. Bleib noch eine Weile liegen. Schau den Wolken zu. Aber werd nicht blöd davon. Fang von Winden zu quasseln an. Von Nord- und Südpol oder Zeiten, Uhr- und Wassergezeiten, Stern und Mond und Jahreszeiten. Ich schnitz mir meinen Stock. Es ist wirklich schade, dass die Nusshecke weg ist. Die Bauern möchten, dass die Leute in den Dorf kommen, Urlaub machen. Dabei machen sie alles kaputt. Schlachten keine Schweine mehr. Angebunden am Stall, mit dem Hammer auf den Schädel. Rühr das Blut, liebe Liesel, rühr und rühr. Liesel ist heute eine brave Verkäuferin bei Rewe. Ich glaube, ich hätte sie heiraten sollen. Von mir aus vier Kinder. Mitten im Dorf hätten wir gewohnt. Quatsch, rede ich. Ey, Kurt, du schwer verwundeter Urlauber. Soll ich dir ein Bier aus dem Dorf holen? Ich glaube, du hast eine Meise. Kommst du eigentlich oft hierher? Bemühst alle denkbaren Gefühle um der Vergangenheit willen. Mein Freund, Vergangenheit ist der Schnitt an ihrem Finger. Vergangenheit ist der Schluck Kaffee vor einer Viertelstunde. Wirklich? Wäre ich nicht drauf gekommen. Meine Frau, meine in der Vergangenheit liebe Frau, ist mir abgehauen wegen der Vergangenheit. Dem Ding Leben, der Häufung leben, der Ansammlung leben. Sie dachte, fange ich neu an, dann wird wohl alles neu. Ein neues Leben ohne Vergangenheit, vergessen, das klappt nicht. Du hast eine Masche, wie du es nennst, aber die Masche wird euch auseinanderbringen. Und wenn sie reißt und gerissen ist, kommt ihr angerannt und sucht und hofft und klammert euch. Ich hänge an diesem blöden Stück Land. Lass mich doch. Ich tu keinem was. Warum sollte ich mich ändern? Ändern sich Äpfel? Was hast du gesagt? Äpfel? Äpfel, ja, Äpfel. Was weißt du von Äpfeln? Du kaufst sie im Geschäft in Folie eingeschweißt. Und wie schmecken sie? Wie Gummi. Nach nichts schmecken sie. Du hast keine Ahnung von Nussbäumen, du weißt nichts über Äpfel. Du hast bisher nur in der Stadt gelebt, du Wicht. Du Hochhausmensch. Ich und meine Frau, wir haben uns eingerichtet. Natürlich weiß sie von meiner Masche. Vermutlich kommt ein Kerl und beide... Du verstehst? Dann ist eure Ehe nichts mehr wert. Ihr seid eigentlich geschiedene Leute. Ob ich wieder hoch kann? Ich fühle mich ganz gut. Es ist mir wurscht, ob du liegst oder stehst oder fliegst. Fahr zur Hölle. Du Träumer, du. Das soll wohl eine Beschimpfung sein. Weiß ich nicht. Denk, was du willst. Auf Wiedersehen, der Herr. Günther. Günther. Du bist es? Na? Bekomme ich keinen Kaffee? Und wo ist das leckere Wurstbrot? Du hast wirklich meine Einladung angenommen? Ich habe Hunger. Es ist nichts mehr da. Leider. Du musst ihm begegnet sein. Er hat alles aufgegessen. Ein ungeholter Zeitgenosse. Du, der hat mich einfach angesprochen und dann geküsst. Was? Na, wie wäre es mit uns beiden, hat er gesagt. Ein durchtriebener Mensch, ohne Moral. Das Leben sei verdammt kurz und wenn man erst Opa und Oma sei, wäre alles sowieso vorbei. Bei mir bist du in Sicherheit. Liesel, dass du gekommen bist. Dabei, ich habe nur einen Scherz gemacht. Dass du den Weg zum Äckerchen gefunden hast. Zu mir. Hab dich auf der Dorfstraße gesehen. Und es war doch nur so ein Satz. Kannst mich ja morgen Mittag mal beim Äckerchen besuchen. Es war nicht ernst? Weil mich eigentlich niemand ernst nimmt. Aber so bleibt doch. Nicht ernst. Nur ein Scherz. Papalapap. Umpflanz dich. Und sei still. Willst du meinen Stock fertig schnitzen? Bist geschieden, habe ich gehört. Stimmt. Außerdem noch arbeitslos und 3 faule Zähne. Ich glaube, es gibt einen Sturm. Damals? Träum nicht. Küss mich. Meine süße Liesel. Mein süßer Günther. Schneid mir doch auch einen Stock ab. Ja? Von der Birke. Machst du das? Mach ich. Aua, verdammt. Ich habe mich geschnitten. Hast du ein Taschentuch? Ich blute ganz saumäßig. Ein schöner Schnitt. Du musst dich hinlegen. Beine hoch. Ich werde dein Hemd zerreißen und dich damit verbinden. So leg dich hin oder willst du ohnmächtig werden? Bleib noch eine Weile liegen. Schau den Wolken zu. Aber werd nicht blöd davon. Fang von Winden gleich zu quasseln an. Von Nord- und Südpol oder Zeiten. Ur- und Wasserzeiten. Stern- und Mond- und Jahreszeiten. Bleib liegen. Ich schnitze mir meinen Stock selber. Es ist wirklich schade, dass die Nusshecke weg ist. Du... Ich bin jetzt seit 25 Jahren bei Rewe an der Kasse. Und ich dachte mal, wir beide heiraten. Hey, ist dir klar, dass das vorbei ist? Mit dem Jungsein? Mit den 4 Kindern? Wieso hast du mich nie gefragt, Liesel, willst du mich? Oder war dir das nicht ernst mit mir? Ich meine, fehlte etwas an mir? War ich dir nicht fein genug? Ich habe immer gedacht, dass du mich nicht willst. Ist ja komisch. Alles war nur ein Missverständnis. Du jammerst Oma und Opa nach, die lange tot sind. Streitest dich mit fremden Männern. Diskutierst dich dumm und dämlich. Liebe Liesel, du vergisst, ich war verheiratet. Wir sind beide gleich alt, nicht wahr? Und du? Du hast nie geheiratet? Nein, ich glaube nicht. Es gibt wirklich einen Sturm. Wir sollten ins Dorf zurückgehen. Weißt du, so Hand in Hand. Vielleicht finden wir einen Kirschbaum am Weg. Ich habe einen Fotoapparat dabei. Wir machen ein Foto. Spinner. Er hat dich also geküsst. Dieser Vertreter mit der Masche hat dich geküsst. Liesel, das macht er unentwegt. Das ist ein Scheißkerl. Und er hat keine Ahnung von Äpfeln. Aber er hat sich in den Finger geschnitten. Wenigstens etwas. Komm, wir gehen. Bleib doch noch. Warum? Wir treffen uns nie wieder. So. Wieso nicht? Ich bin jedes Jahr hier. Das weißt du doch. Und jedes Jahr ein Jahr älter. Liesel, das ist eben so. Damit muss man sich abfinden. Ich bin doch kein Träumer. Ich bin Realist. 1 und 1 macht 2. Vergangen ist futsch. Nichts ist futsch. Liesel, klatsch in die Hände. Patsch! Und nun bist du wieder bei Verstand. Du, der Wind wird immer doller. Lass uns gehen. Ihr zwei, hört ihr mich? Ich fahre weg und komme nie mehr wieder. Nie mehr. Hab keine Lust, mit einem Phantasten zu reden. Über längst Abgehaktes, längst Verwehtes. Ein Kuss von Liesel ist 1000-mal mehr wert. Für Liesel würde ich wiederkommen. Aber ich bin leider verheiratet. Tut mir leid. Der ist wohl besoffen. Was bildet der sich ein? Einer ist verheiratet und einer spinnt. Ein ziemlich starker Sturm. Er weht den Acker um, kehrt das obere nach unten, da sprießen gleich Salatblätter und Möhren. Und ich bin wieder ein Mädchen und du ein Junge. Dann fragst du mich aber, wie es sich gehört, so richtig ernst und fest, willst du mich? Und du antwortest? Ich antworte nichts. Ich bleibe stumm. Morgen fahre ich wieder in die Stadt, nach Hause. 2 Zimmer im Hochhaus. Soll ich mitkommen? Liesel, du musst doch arbeiten. Und ich habe gute Aussichten, eine Stelle zu bekommen. Versicherungen verkaufen. Lebens- und Sachversicherungen. Aber ausgeschlossen ist es nicht. Ich könnte ja zu dir kommen. Der Sturm! Halt dich fest. Gib mir deine Hand. Aua! Mein Finger. Das Äckerchen. Ein Hörspiel von Karl-Heinz Bölling. Günther, Hermann Lause. Kurt, Helmut Stange. Liesel, Doris Schade. Ton und Technik Frauke Schulz und Franz Josef Prunsche. Regieassistenz Nikolaus Hause. Regie Irene Schuck. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1992. Am kommenden Dienstag, dem 17. August, senden wir um 21 Uhr Heimspiele. 3 Stücke von Sandra Kellein. 3 Monologe, einsame Heimspiele 3 Frauen, die sich herausreden aus ihrer Single-Existenz, sich in verflossene Beziehungen hineinfantasieren oder von ihnen abstoßen. Drei Frauen, die sich im Reden selbst Gesellschaft leisten, eingeschlossen in der Schale ihrer Wohnhöhlen und Erinnerungen. Radio Bremen 2. Uhr Radio Bremen Nachrichten. Genf, Sarajevo. Die bosnischen Serben haben nach Darstellung ihres Anführers Karadzic mehr als die Hälfte ihrer Soldaten von dem Berg Igman bei Sarajevo abgezogen. Karadzic sagte in der Schweizer Konferenzstadt, sobald die UNO-Schutztruppen die Kontrolle über den strategisch wichtigen Berg übernehmen, würden auch die restlichen serbischen Soldaten abgezogen. Demgegenüber erklärte die UNO-Schutztruppe, die Serben hätten, kurz nachdem sie ihre Stellungen aufgegeben hätten, diese wieder eingenommen. Alle bisher geräumten Positionen seien wieder besetzt. Der bosnische Präsident Izetbegovic hatte den Rückzug der Serben zur Vorbedingung für weitere Friedensverhandlungen gemacht. Göttingen. SPD-Chef Scharping hat eine große Koalition mit der CDU nach der Bundestagswahl im kommenden Jahr abgelehnt. Auf einer Parteiveranstaltung in Rheinhausen sagte der designierte Kanzlerkandidat, eine große Koalition komme für ihn nicht in Frage. Er kündigte an, dass er den niedersächsischen Ministerpräsidenten Schröder trotz der vorherigen Konkurrenz um den Parteivorsitz im Wahlkampf für die Landtagswahl im kommenden Frühjahr unterstützen werde. Berlin. Bei der Deutschen Waggonbau AG und ihren Zulieferbetrieben sind nach Darstellung der Berliner Zeitung möglicherweise 30.000 bis 40.000 Arbeitsplätze akut bedroht. Nach Informationen der Zeitung hängt dies damit zusammen, dass die Bundesregierung die sogenannten Hermes-Bürgschaften gestoppt hat. An jedem Arbeitsplatz im Waggonbau hingen dagegen 3 Plätze bei Zulieferern. Die Zeitung schreibt weiter, einzig in der Bautzener Betriebsstätte des Unternehmens sehe man noch optimistisch in die Zukunft. In den Betrieben Ammendorf und Görlitz seien Entlassungen schon angekündigt.